Ich freue mich schon auf zu Hause. Zu Hause? Wann sind wir denn eigentlich da? Spätestens. Wie viele Kilometer sind noch? Ich habe zuerst gefragt. Habe ich dich jetzt nicht gefragt? War wieder eine Frage an mich. Die Frage nach der Uhrzeit, ja? Ja. Ich könnte es dir sagen, jetzt ist es nämlich 2:30. Korrekt. Aber wann sind wir denn da? Wir werden schon noch ein Weilchen fahren. Nicht, dass es hier nur ewig dauert mit der Fahrerei. Ey, nichts ist ewig. Ja. So, dann bin ich ja beruhigt. Wir sind also voraussichtlich in einer halben Stunde da. Dann sind wir 3 da. Genau. Wo denn? In einer City. In der Innenstadt sozusagen, ja? Ja. Genau. Ist ja dann noch relativ früh für die Uhrzeit, ne? Ja, kann man noch schön rausgehen. So denn früh? Wohin denn rausgehen? Rausgehen ist niederrheinisch und heißt so viel wie weggehen. Genau. Ach so, so in eine Disco oder so. Wohin geht man nicht in Discos, da geht man in Clubs. Genau. Ach, was denn für Clubs? Naja, wo sich die Szene trifft und so. Und was macht man denn dann da? Naja, laut Musik hören, sich nicht unterhalten. Zu Hause kann man ja nie so laut Musik hören. Zumindest nicht in so einer üblichen mit Nachbarn behafteten Berliner Mietwohnung. Aber in Clubs muss man doch immer Mitglied sein erstmal, oder? Nee, du meinst sowas wie Golfclubs. Ja. So, und was muss man da sein? Da musst du einfach nur cool sein. Absolut. Aha. Cool sein. Wie denn cool? Ja, eben cool. Einfach so cool. Eben mit so einer gewissen Lässigkeit auftreten. Aber das kann ich doch überhaupt ja nicht. Naja, aber klar. Klar, wir können ja außerdem erstmal verhältnismäßig uncool anfangen. Das ist cool. Zum Beispiel ins Far-Out gehen. Genau. Aha, Far-Out. Hat das was mit Autofahren zu tun? Nur insofern, als du da relativ langweilige Musik spielst. Salsa aber auch. Salsa, das ist ja nicht schlecht. Da kann man auch tanzen oder ja, was? Ja, klar. Na, das ist doch genau das Richtige für mich. Ja, aber kannst du denn Salsa? Ja, logisch, hört man nicht. Nee. Salsa kann ich ja sogar. Ehrlich? Salsa habe ich quasi im Blut. Tam. Ist dein Steglitzer naturell oder was? Dein Bierpinsel naturell. Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Und was gehen denn da so Leute für hin? Was da so für Leute hingehen? Genau, das meinte ich. Interessanterweise verhältnismäßig viele Leute, deren Ansichten sich mit denen des Dalai Lama decken. Ach so, religiöse. Ja. Aber Lama decken, da denke ich immer an Lame. Lama decken. Ist so blöde, oder? So von wegen tanzmäßig jetzt, oder? Lateinamerikanische Nutztierzuchtprozeduren würde ich assoziieren. Soll jetzt heißen, dass da im Fahrrad nur müde Schluffis rumhängen. Ja, so ähnlich. Dass es nicht besonders abgeht im Fahrrad, ist ja wohl bekannt. Ja. Seht ihr das richtig, dass es da, wo es nicht abgeht, auch uncool ist? Hare Krishna. Kann man so nicht sagen. Leute von außerhalb finden das Fahrrad teilweise ganz cool. Aha. Aber für die Einheimischen ist es schon entweder oder. Ja. Ja. Was ist denn jetzt los? Ich würde sagen, da klingelt ein Handy. Das klingt verdammt so. Schon wieder so ein Handy? Mhm. Könnte aber auch ein Gameboy sein zum Beispiel, stimmt's? Ja. Gameboy, ich weiß ja nicht. Oder die Weckfunktion von der Digitaluhr. Genau. Doch nicht um die Uhrzeit. Ist aber dein Handy, oder? Ja. Geh doch mal ran. Okay. Soll ich rangehen, oder was? Ja, warum nicht? Irgendeiner muss ja irgendwann mal ran. Aber wieso geht denn Jürgen nicht ran? Könnt ihr morgen noch machen? Ja, überleg mal. Hab jetzt keine Lust zu, sag mal. Darf ich gar nicht? Kann ich ans Telefon gehen, weil er keine Freisprechanlage hat. Ach so, stimmt ja. Das wäre dann eine Ordnungswidrigkeit. Genau. Richtig. Das dürfst du ja nicht mehr ohne diese Dings da, wa? Hm. Was würde denn passieren, wenn du jetzt trotzdem mit dem Handy telefonieren würdest? Schöne Auffahrunfälle. Ach so. Kann doch ja nicht sein. Wieso nicht? Da war hier weit und breit kein anderes Auto in der Nähe. Ach so. Bernd hat recht, es geht doch endlich mal ran, verdammt. Ah. Soll wahr sein. Hallo. Hallo, Jürgen, bist du's? Ja. Ich bin's, Yvonne. Das ist Yvonne. Ja, Frau, rufen wir mal nur spät nachts an, oder? Nachts ist ja billiger zu telefonieren. Hallo. Na, meine Süße. Hallo, na? Von wo aus rufst du an? Von zu Hause? Quatsch, ich hatte dir doch gesagt, dass wir losgefahren sind. Von wo? Naja, von zu Hause. Von zu Hause? Ja. Aber ihr versteht euch, Missy ist zwar von zu Hause losgefahren, ruft aber nicht von zu Hause an. Genauso habe ich das jetzt auch verstanden. Von wo rufst du an? Ich rufe hier aus einer Kneipe an. Aus einer Kneipe? Ja, sag mal, muss ich alles zweimal sagen? Wie bitte? Ob ich alles zweimal sagen muss? Normal, war zu schön. Jedenfalls sind wir jetzt hier in der Kneipe. Wo denn, wo denn? In Wilmersdorf. Welche denn? Das Wilmersdorf in Berlin. Ach so. Davon habe ich gehört, dass es in Berlin auch ein Wilmersdorf gibt. Welche denn? In welcher Kneipe wir sind? Ja. Eigentlich ist es gar keine Kneipe, das heißt Far Out hier. Was? Das hätte ich ja auch nicht gedacht. Das wird sein.